Hast du dich jemals gefragt, warum es scheint, als würde sich immer etwas dazwischenstellen, obwohl du dir so sehr wünschst, Gottes Stimme zu hören? Es ist, als wären wir auf der falschen Frequenz eingestellt und würden nur Rauschen und Störungen empfangen. Doch die Wahrheit ist, Gott spricht immer. Wir sind es oft, die nicht bereit sind zu hören. So wie ein Radio auf den richtigen Sender eingestellt sein muss, um das Signal zu empfangen, müssen auch unsere Herzen auf den Herrn ausgerichtet sein, um seine Stimme wahrzunehmen. Eines der größten Hindernisse ist die Überfülle an Aktivitäten in unserem Leben. Wir sind so sehr mit Terminen, Verpflichtungen und Ablenkungen beschäftigt, dass wir vergessen, uns Zeit zu nehmen, um allein mit Gott zu sein. Denk an Martha und Maria. Während Martha mit der Arbeit beschäftigt war, wählte Maria es, sich zu Jesu Füßen zu setzen und seinen Worten zu lauschen. Lukas 10, 38-43. Wir müssen lernen, unsere Gemeinschaft mit dem Herrn zu priorisieren und ihn an die erste Stelle auf unserem Tagesplan zu setzen. Ein weiteres Hindernis sind die konkurrierenden Stimmen in unserem Kopf. Wir leben in einer Welt voller Informationen, Meinungen und Ablenkungen, die um unsere Aufmerksamkeit kämpfen. Um Gottes Stimme zu hören, müssen wir diese Stimmen zum Schweigen bringen und innere Ruhe suchen. Wie es in Psalm 46,10 heißt, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Nur wenn wir unser Inneres beruhigen, können wir die göttliche Führung wahrnehmen. Auch der Stolz kann uns daran hindern, Gott zu hören. Wenn wir denken, dass wir alles wissen oder alles allein lösen können, verschließen wir unser Herz für die Führung des Herrn. Demut ist entscheidend, um unsere Abhängigkeit von Gott zu erkennen und offen für seine Stimme zu sein. Jakobus 4,6 sagt, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Unvergebenheit ist ein weiteres bedeutendes Hindernis. Groll und Verletzungen verhärten unser Herz und entfernen uns von Gottes Gegenwart. Jesus hat uns gelehrt zu vergeben, damit auch wir Vergebung empfangen. Matthäus 6, 14-15. Vergebung zu gewähren befreit uns nicht nur, sondern bringt uns auch näher zu Gott und macht uns empfänglicher für seine Stimme. Unglaube ist ein stiller Feind, der uns daran hindert, daran zu glauben, dass Gott zu uns spricht. Wenn wir daran zweifeln, dass Gott mit uns kommuniziert, entfernen wir uns von seiner Nähe. Wir müssen unseren Glauben stärken und daran festhalten, dass er ein liebender Vater ist, der Beziehung mit uns sucht. Hebräer 11,6 erinnert uns, ohne Glauben aber ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Schließlich hindert uns mangelndes Wissen über die Heilige Schrift daran, Gottes Stimme zu erkennen. Die Bibel ist der wichtigste Weg, durch den der Herr zu uns spricht. Wenn wir sein Wort nicht kennen, laufen wir Gefahr, andere Stimmen mit seiner zu verwechseln. Wie der Psalmist sagte, dein Wort ist eine Leuchte für meinen Fuß und ein meinundertzigstes Licht auf meinem Weg. Psalm 119,105. Um Gottes Stimme zu hören, müssen wir also langsamer werden, Ablenkungen zum Schweigen bringen, Demut üben, vergeben, im Glauben leben und tief in die Heilige Schrift eintauchen. Gott spricht immer. Es liegt an uns, aufmerksam und bereit zu sein, ihn zu hören. Erinnere dich an die Worte Jesu in Johannes 10,27. Meine Schafe hören meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Sei eines dieser Schafe, das die Stimme des guten Hirten erkennt und ihr folgt. Wenn sich unser Herz von Gott entfernt, sucht es Antworten an stillen Orten. Doch gerade in der Stille der Seele spricht der Herr am lautesten. Oft versuchen wir, seine Stimme im Lärm der Welt zu hören, aber es ist in der Zerbrochenheit und im aufrichtigen Hingeben, dass er sich offenbart. Wenn wir uns ganz hingeben, wenn wir die Knie beugen und das Herz öffnen, dann bewegt sich der Himmel. Und es gibt keine kraftvollere Macht als das Gebet eines aufrichtigen Herzens, das nach Führung ruft. Der Geist Gottes spricht klar, wenn wir bereit sind, mit Ehrfurcht zuzuhören. Und dafür braucht es ein reines Herz. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist, rief David in Psalm 51. Ein geteiltes Herz kann die leisen Worte des Herrn nicht erkennen. Wir können nicht mit ihm gehen. Wollen und gleichzeitig Dinge nähren, die unsere Seele verhärten. Es ist eine tägliche Entscheidung. Entweder wir folgen dem schmalen Weg, der zum Leben führt, oder wir lassen uns von Abkürzungen ablenken, die gut erscheinen, uns aber von der Gegenwart des Vaters entfernen. Gottes Wort ist lebendig und wirksam, schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Durch sein Wort hören wir Gottes Führung. Wenn wir keine Zeit für die Heilige Schrift haben, hören wir nicht mehr auf die einzige Stimme, die wirklich zählt. Die Stimme, die im Schmerz tröstet, die mit Liebe zurechtweist, die im Kampf ermutigt und uns daran erinnert, dass wir niemals allein sind. Wie der Herr in Jesaja 30,21 sagte: Und wenn ihr zur Rechten oder zur Linken abbiegt, werden eure Ohren hinter euch das Wort hören. Dies ist der Weg, den geht. Gott verbirgt sich nicht vor uns, aber er wartet auf uns. Er wartet auf den Moment, in dem wir uns von allen Ablenkungen lösen und sagen: Rede, Herr, dein Diener hört. Das war das Gebet Samuels, als er noch ein Kind war, aber mit einem willigen Herzen. Und mit diesem Geist der Demut sollen wir vor den Höchsten treten. Gottes Stimme kommt nicht, um zu verwirren, sondern um zu leiten. Sie kommt nicht, um zu verletzen, sondern um zu heilen. Er ruft uns beim Namen, wie ein Hirte seine Schafe, und führt uns auf sicheren Wegen. Es ist notwendig zu vertrauen, auch wenn wir nicht verstehen. Glaube braucht keine Erklärungen, sondern Überzeugung. Und wenn wir vertrauen, auch ohne zu sehen, erfahren wir einen Frieden, der alles Verstehen übersteigt. Wie es in Philipper 4,7 heißt: Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken in Christus Jesus bewahren. Dieser Frieden ist nur möglich, wenn wir ihm alles übergeben und in seiner Souveränität zur Ruhe kommen. Vielleicht hast du gebetet und noch keine Antwort erhalten. Vielleicht hast du gesucht und fühlst dich wie jemand, der an eine Tür klopft, die sich nicht öffnet. Aber erinnere dich: Gottes Zeit ist vollkommen. Er verspätet sich nicht. Er handelt genau im richtigen Moment. Und oft ist sein Schweigen die Vorbereitung auf etwas Größeres, als du dir vorstellen kannst. Warte weiter, vertraue weiter, denn der Herr ehrt diejenigen, die durchhalten. Harre des Herrn, sei stark und dein Herz fasse Mut. Psalm 27,14. Lass nicht zu, dass die Eile dir deine geistliche Sensibilität raubt. Lerne, mit dem Herzen zu hören und nicht nur mit den Ohren. Gott flüstert denen zu, die sich ihm nähern. Er zeigt sich denen, die ihn im Geist und in der Wahrheit suchen. Seine Gegenwart ist kein flüchtiges Gefühl, sondern eine lebendige Realität für alle, die sich entscheiden, täglich mit ihm zu gehen. Und wenn wir ihn hören, verändert sich alles. Die Richtung wird klar, der Mut kehrt zurück und die Hoffnung wird gestärkt. Es gibt Momente, in denen wir einfach nur die Seele still werden lassen müssen, damit er sprechen kann. Es werden nicht immer hörbare Worte sein, aber es wird immer Liebe sein. Er spricht durch die Heilige Schrift, durch das Gebet, durch den Frieden, der uns erfüllt, wenn alles andere zusammenzubrechen scheint. Und wenn er spricht, gibt es keine Zweifel mehr. Dann gibt es nur noch die Gewissheit, dass wir genau dort sind, wo wir sein sollen, im Zentrum des Willens des Vaters. Wenn du Gottes Stimme hören möchtest, dann fang damit an, dich ihm zu nähern. Bekenne, was dein Herz von ihm entfernt hat. Rufe nach seiner Barmherzigkeit. Bitte um Unterscheidungsvermögen. Und warte. Denn wer auf Gott wartet, wird niemals enttäuscht. Er ist treu, jede Verheißung zu erfüllen. Und wenn du es am wenigsten erwartest, wird er zu deinem Herzen sprechen, mit Worten, die kein Mensch je sagen könnte. Es ist eine Unruhe, die Seele erfüllt, wenn wir spüren, dass Gott sprechen will, wir uns aber entfernt fühlen. Diese Entfernung ist nicht immer physisch oder sichtbar. Oft beginnt sie mit kleinen Zugeständnissen, Entscheidungen, die aus menschlicher Sicht harmlos erscheinen, uns aber leise von der Gemeinschaft mit dem Herrn entfernen. Das Herz wird abgelenkt, der Geist wird beschäftigt und ehe wir es merken, verlieren wir die Sensibilität für Gottes Stimme. Deshalb müssen wir dringend zu unserer ersten Liebe zurückkehren. Zu jenem Feuer, das uns einst dazu brachte, den Herrn über alles zu suchen. Gott ruft uns immer zurück. Er wird nie müde, auf uns zu warten. Der Prophet Jesaja schrieb: Suchet den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, während er nahe ist. Das zeigt uns, dass es kostbare Momente gibt, in denen das menschliche Herz dem Himmel besonders nah ist. Und in diesen Momenten müssen wir uns ganz hingeben. Wenn wir die Stimme des Herrn hören, wird etwas in uns erneuert. Hoffnung nimmt Gestalt an. Mut erwacht und der Glaube wird fest wie ein Fels, der nicht wankt. Die Gegenwart Gottes zeigt sich nicht nur in großen Ereignissen, sondern in den Details des Alltags. Er spricht, während wir gehen, während wir arbeiten, während wir im Verborgenen weinen. Wir brauchen keine komplizierten Worte, um ihn zu erreichen. Ein Flüstern der Reue, eine aufrichtige Träne, ein williges Herz, das reicht aus, um den Himmel zu bewegen. Die Verheißung ist klar. Naht euch zu Gott und er wird sich euch nahen. Jakobus 4,8. Was hält uns also zurück? Der größten geistlichen Gefahren ist es, sich an die Abwesenheit Gottes zu gewöhnen. Wenn wir aufhören, ihn zu suchen, beginnen wir, geistliche Kälte als normal zu akzeptieren. Doch wir wurden nicht dazu geschaffen, fern von der Quelle zu leben. Die menschliche Seele dürstet und nur der Herr kann sie stillen. Deshalb muss die Suche nach seiner Stimme beständig sein. Er spricht nicht nur, um uns zu leiten, sondern um uns zu verwandeln. Es geht nicht nur um Richtung, sondern um Beziehung. Er will, dass wir ihn kennen, nicht nur vom Hören, sondern indem wir täglich mit ihm gehen. Wiederholter Ungehorsam. Verhärtet das Herz. Wenn wir auf unseren eigenen Wegen bestehen und Gottes Stimme ignorieren, werden wir unempfindlich für seine Berührung. Wie es im Hebräerbrief heißt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Das ist ein Ruf zur Dringlichkeit. Es geht nicht um Angst, sondern um Bewusstsein. Je länger wir die Hingabe hinauszögern, desto schwerer wird es zu hören. Und die Wahrheit ist, der Herr zwingt sich niemandem auf. Er klopft und erwartet. Wenn wir aufrichtig vor Gott treten, reinigt er uns, stellt uns wieder her, richtet uns auf. Es ist unmöglich, seine Stimme zu hören und derselbe zu bleiben. Sein Wort dringt bis in das Innerste und legt offen, was verändert werden muss. Aber es geschieht immer in Liebe. Gott offenbart unsere Schwächen nicht, um uns zu demütigen, sondern um uns zu heilen. Wie ein Vater, der fest, aber liebevoll zurechtweist. Die Zurechtweisung des Herrn ist ein Zeichen seiner Fürsorge. Wir finden Trost in den Worten Christi, wenn er sagt, meine Schafe hören meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Das ist unser Platz. Hören, erkannt sein und folgen. Folgen, auch wenn der Weg eng ist. Folgen, auch wenn das Verständnis fehlt. Denn die Stimme des guten Hirten ist sicher. Sie ist treu und führt zum Leben. Wahrer Friede kommt, wenn wir aufhören, den Stimmen der Welt zu folgen und uns ganz der Führung des Herrn hingeben. Viele wollen Gottes Stimme hören, aber nur wenige sind bereit, ihr zu gehorchen. Gehorsam erfordert Verzicht, Vertrauen und Glauben. Doch gerade im Gehorsam vertieft sich die Offenbarung. Wenn wir einen Schritt auf das zugehen, was er uns bereits gezeigt hat, vertraut er uns noch mehr an. Er lenkt jeden Schritt derer, die ihn mit aufrichtigem Herzen suchen. Und selbst in den Stürmen bringt seine Stimme Frieden. Wie auf dem See Genezareth, als er sprach, Schweig, Wind, sei still, Meer. Und es wurde ganz still. Die Nähe zu Gott entsteht nicht in Momenten, sondern durch Beständigkeit. Die Zeit mit ihm ist nicht verloren, sie ist investiert. Jeder Augenblick in seiner Gegenwart ist eine Vorbereitung, um klarer zu hören. Und wenn wir hören, wissen wir es. Wir wissen, dass er es ist, denn seine Stimme bringt Wahrheit, Frieden und Richtung. Er verwirrt uns nie. Er ruft uns beim Namen, kennt uns besser als jeder andere und führt uns mit fester Hand und liebendem Herzen. Er spricht weiterhin. Die Frage ist, hörst du zu? Manche Menschen fragen sich, warum es scheint, als würde Gott nicht mehr antworten. Sie beten, sie warten, aber der Himmel bleibt still. Die Wahrheit ist, oft bedeutet dieses Schweigen nicht Abwesenheit. Im Schweigen wirkt er am tiefsten. Gott ist kein Echo unserer Wünsche. Er spricht zur rechten Zeit, auf die richtige Weise, zu den richtigen Herzen. Und die richtigen Herzen sind diejenigen, die sich vorbehaltlos hingeben, die nicht nur antworten, suchen, sondern eine aufrichtige Beziehung zu ihm. Man kann Gottes Stimme nicht hören, wenn das Herz voller Lärm ist. Neid, Stolz, Angst, Sorgen. All das schreit in der Seele und hindert uns daran, die Führung des Herrn zu erkennen. Er konkurriert nicht mit dem Durcheinander. Er spricht klar, aber dazu braucht es ein reines Herz. Wie es in Psalm 24 steht, wer darf auf den Berg des Herrn steigen? Wer darf an seinem heiligen Ort stehen? Der, der reine Hände hat und ein lauteres Herz. Wenn wir uns reinigen, wenn wir die Sünde ablegen und uns mit Aufrichtigkeit ihm zuwenden, dann beginnen wir zu erkennen, was zuvor verborgen war. Gott verbirgt seinen Willen nicht vor uns, aber er offenbart ihn denen, die ihn mit Ehrfurcht und Respekt suchen. Er ist kein Geheimnis, das entschlüsselt werden muss, sondern ein Vater, der sich seinen Kindern offenbart. Doch dafür ist Zerbrochenheit notwendig. Man hört Gott nicht mit Stolz. Die stolze Seele zieht sich zurück, verhärtet und entfernt. Sich. Die demütige Seele aber beugt sich und findet Gnade. In Sprüche 3 steht: Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Anerkenne ihn auf allen deinen Wegen und er wird deine Pfade ebnen. Das Fehlen ständiger Gebetspraxis ist einer der Gründe, warum viele Gottes Stimme nicht mehr hören. Gebet ist nicht nur ein Moment des Tages, es ist ein Lebensstil. Es positioniert uns. Es bringt uns in Einklang mit dem Himmel. Es verändert unser Denken und schärft unseren Geist. Beten heißt nicht viel reden, sondern das Herz öffnen. Es bedeutet, anzuerkennen, dass wir ohne ihn nichts tun können. Betet. Ohne Unterlass, schrieb der Apostel Paulus, weil er wusste, dass das Gebet die Brücke zwischen Himmel und Erde ist. Ein unruhiger Geist kann Gottes Stimme nicht hören. Man muss lernen zu warten. Und warten bedeutet nicht einfach, die Zeit verstreichen zu lassen. Es heißt zu vertrauen. Es heißt, in der Gewissheit zu ruhen, dass der Herr die Kontrolle hat. In Jesaja steht geschrieben, die auf den Herrn harren, gewinnen neue Kraft. Sie fahren empor mit Flügeln wie Adler. Sie laufen und ermüden nicht, sie gehen und ermatten nicht. Das ist die Frucht eines Herzens, das zur Ruhe kommt und vertraut. Wenn wir auf ihn warten, findet die Seele Frieden und das Herz beginnt, die Stimme des Hirten zu erkennen. Manchmal suchen wir nach außergewöhnlichen Erlebnissen, aber vergessen, dass Gott auch in der Einfachheit spricht. Ein Vers, aufmerksam gelesen, ein Lied, aufrichtig gesungen, eine liebevolle Geste, die jemandes Tag verändert. All das kann Gottes Stimme sein, die uns erreicht. Das Außergewöhnliche liegt nicht in den Zeichen, sondern in der ständigen Gegenwart des Herrn auf unserem Weg. Geistliche Sensibilität ist das Ergebnis von Beständigkeit, Gehorsam und Nähe zu Gott. Je mehr wir mit ihm gehen, desto vertrauter wird uns seine Stimme. Viele wollen hören, aber nur wenige wollen gehorchen. Es bringt nichts, nach Richtung zu fragen, wenn wir nicht bereit sind, ihr zu folgen. Der Gehorsam kommt vor der Offenbarung. Gott spricht zu denen, die ein aufmerksames Ohr und bereitwillige Füße haben, um seinem Willen zu folgen. Wir können Gott nicht nur dann suchen, wenn es uns passt. Er will unser ganzes Herz. Wenn ihr willig seid und auf mich hört, werdet ihr das Beste des Landes essen, sagt der Herr in Jesaja 1. Die Verheißung ist an die Bereitschaft gebunden, zu hören und zu gehorchen. Der Heilige Geist ist der Ratgeber, den Jesus verheißen hat. Er führt uns, lehrt uns und erinnert uns an alles, was Christus gesagt hat. Aber um den Geist zu hören, muss man im Geist leben. Wir können keine geistliche Unterscheidung erwarten, wenn wir nach dem Fleisch leben. In Galater 5 steht, dass die, die zu Christus gehören, das Fleisch samt seinen Leidenschaften und Begierden gekreuzigt haben. Geistliches Leben erfordert Verzicht, doch dieser Verzicht führt uns in die Freiheit. Je mehr wir uns selbst sterben, desto lebendiger werden wir für Gott. Die Seele, die Gottes Stimme hört, lebt mit Sinn. Sie bewegt sich nicht nach den Umständen, sondern nach der Führung. Sie wird nicht von den Winden menschlicher Meinungen hin und her getrieben, sondern bleibt in der Wahrheit verankert. Wenn wir Gottes Stimme hören, sehen wir das Leben mit neuen Augen. Der Schmerz wird zur Chance. Das Warten wird zum Wachstum. Der Kampf wird zum Zeugnis. Denn Gott verschwendet keine Phase unseres Lebens. Er ruft weiterhin, spricht weiterhin, führt weiterhin. Die Frage ist, ist dein Herz noch aufmerksam? Du musst entscheiden, ob du Gott nur vom Hörensagen kennen oder ob du täglich mit ihm gehen willst. Es geht nicht um Religion, sondern um Hingabe. Es geht nicht um Rituale, sondern um Beziehung. Gott ist denen nahe, die ihn aufrichtig suchen. Er ist kein fernes Konzept, sondern ein gegenwärtiger Vater, der spricht, führt und tröstet. Und diese reale Gegenwart verändert alles, wie wir denken, wie wir handeln und wie wir auf Schwierigkeiten reagieren. Deshalb, wenn wir seine Stimme hören wollen, müssen wir uns in die Haltung des Hörens begeben. Das erfordert Zeit, das erfordert Stille, das erfordert Sehnsucht. Der Prophet Jeremia schrieb: Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt. Es geht nicht darum, in Eile zu suchen, nicht aus Eigennutz, sondern in der Tiefe des Herzens. Der Herr verbirgt seine Antworten nicht, sondern gibt sie denen, die ihn mehr lieben als ihren eigenen Wille. Er offenbart seine Richtung denen, die den Mut haben, alles hinter sich zu lassen, was sie von ihm trennt. Geistliche Sensibilität kommt nicht zufällig, sondern durch das Üben der Gegenwart Gottes. Je mehr Zeit wir mit ihm verbringen, desto besser lernen wir, seine Stimme unter den anderen zu unterscheiden. Wie ein Kind, das den Ruf seiner Mutter inmitten einer Menschenmenge erkennt. Die Stimme des Herrn wird vertraut, sicher, fest, voller Gnade und Wahrheit. Wenn wir seine Stimme hören, bleibt kein Platz für Zweifel. Da ist Gewissheit. Und diese Gewissheit trägt uns durch das Chaos. Täusch dich nicht. Es gibt viele Stimmen in der Welt, aber nicht alle kommen vom Herrn. Deshalb brauchen wir die Weisheit von oben. Wir brauchen das Licht, das das Wort bringt. Psalm 119 sagt: Dein Wort ist eine Leuchte für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg. Wenn wir nicht wissen, was wir tun sollen, wenn alles verwirrend erscheint, ist die Bibel unser sicherer Wegweiser. Gott wird uns niemals in eine Richtung führen, die von seinem Wort abweicht. Wenn wir seine Stimme erkennen wollen, müssen wir seine Schrift kennen. Dort offenbart er sich. Dort spricht er Tag für Tag mit uns. Und wenn er spricht, wird das Herz, das ihn hört, mit Frieden erfüllt. Kein flüchtiger Frieden, sondern ein bleibender Frieden, auch inmitten der Schwierigkeiten. Jesus sagte: Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Dieser Frieden ist ein Zeichen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Selbst mitten im Sturm weiß das vertrauende Herz, dass das Boot nicht untergehen wird, weil Christus mit an Bord ist. Er ist derselbe, der den Wind beruhigt und dem Meer befiehlt, still zu sein. Darum, wenn du gerufen hast, um Gott zu hören und noch nichts vernommen hast, gib nicht auf. Suche weiter, klopfe weiter an, glaube weiter, denn zur rechten Zeit wird die Antwort kommen. Manchmal ist die Antwort eine klare Richtung. Manchmal ist es erneuerte Kraft. Und oft ist es ein Schweigen voller Gegenwart, in dem Gott wirkt, wo wir es nicht sehen können. Er verspätet sich nicht. Er bereitet vor. Und während er vorbereitet, formt er unser Herz, um das Empfangene anzunehmen. Die Gegenwart Gottes genügt. Wenn wir ihn hören, erkennen wir, dass er nahe ist. Selbst wenn alles andere fern scheint. Und wenn wir diese Gegenwart spüren, wird das Herz warm, die Seele gestärkt, die Schritte bekommen neuen Schwung. Denn wir wissen, dass wir nicht allein sind. Und wenn ich auch wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Diese Gewissheit verändert alles. Diese Wahrheit erneuert alles. Diese Nähe trägt alles. Die Suche danach, Gottes Stimme zu hören, darf nicht nur aus Neugier entstehen. Sie muss aus dem Hunger kommen, den Vater wirklich kennenzulernen. Er spricht zu denen, die ihn lieben, die seinen Willen über alles stellen. Und wenn wir schließlich seine Stimme erkennen, wird sie zu unserer Führung. Nicht mehr von Unsicherheiten getrieben, sondern getragen von festem Frieden, lebendigem Glauben und einer Liebe, die niemals aufhört. Ein Leben, das von Gott geleitet wird, ist eine Reise, die sich lohnt. Wenn diese Botschaft dein Herz berührt hat, wenn etwas in dir erwacht, dann ist es, weil der Herr dich ruft. Ignoriere diesen Ruf nicht. Verschiebe deine Hingabe nicht. Heute könnte der Tag sein, an dem dein Leben beginnt, von der Stimme geleitet zu werden, die niemals versagt, von der Gegenwart, die niemals verlässt. Es gibt keine echte Nähe zu Gott ohne Demut. Es ist unmöglich, die Stimme des Herrn klar zu hören, solange das Herz stolz ist. Der Stolz baut Mauern, die das Flüstern des Geistes ersticken. Und wenn wir uns selbst zum Herrn unseres Lebens machen, hören wir auf, die Souveränität dessen anzuerkennen, der uns erschaffen hat. Jakobus 4,6 sagt mit Nachdruck: Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Das ist eine unverrückbare Wahrheit. Gottes Stimme hallt nicht im Herzen wider, das voll von sich selbst ist, sondern in dem, das sich entleert, damit er es füllen kann. Demut ist keine Schwäche, sondern Bewusstsein. Es ist die Erkenntnis, dass wir ohne Gott nichts sind und nichts tun können. Sie ist der fruchtbare Boden, auf dem Glaube wächst und geistliche Sensibilität aufblüht. Und genau dieser Boden muss täglich gepflegt werden. Es geht nicht um eine einzelne Handlung, sondern um eine andauernde Haltung. Der Herr sucht nicht die Fähigsten, sondern die Zerbrochensten. Ihn beeindrucken keine menschlichen Erfolge, sondern er freut sich über Herzen, die bereit sind zu gehorchen. Ehrfurcht. Wiederum ist die heilige Furcht, die uns auf die Knie bringt, auch wenn niemand zusieht. Es ist das Bewusstsein für Gottes Heiligkeit, das uns zu einem Leben in Integrität führt, zu einem respektvollen Reden, zu bedachtem Handeln. Die Furcht des Herrn bringt keine Angst, sondern Weisheit. Sprüche 1,7 erinnert uns: Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Die Toren verachten Weisheit und Zucht. Ohne diese Ehrfurcht verlieren wir die Orientierung, werden taub für göttlichen Rat und unempfänglich für Gottes Ruf. Demut und Ehrfurcht gehen Hand in Hand. Wer demütig ist, beugt sich unter den Willen Gottes. Wer ehrfürchtig ist, handelt nicht gegen göttliche Prinzipien, um der Welt zu gefallen. Und genau solch ein Herz sucht Gott. Ein zerbrochenes Herz, das seine Kleinheit vor der Größe des Herrn erkennt. Ein Herz, das nicht nach eigener Ehre strebt, sondern den Vater in jeder Entscheidung, jedem Gedanken und jeder Handlung verherrlichen will. Man hört Gott nicht in Eile. Er spricht zu denen, die innehalten, die zuhören, die sich hingeben. Das Schweigen eines ehrfürchtigen Herzens ist im Himmel lauter als 1000 hastige Stimmen. Wenn wir alles stehen und liegen lassen, um zu hören, was er sagen will, zeigen wir, dass wir ihm mehr vertrauen als unseren eigenen Plänen. Und genau an diesem Ort des Vertrauens, der Hingabe, wird die Stimme des Herrn klar. Es ist wichtig zu verstehen, dass Ehrfurcht nicht nur eine äußere Haltung ist, sondern eine innere Ausrichtung. Es geht nicht um den Schein, sondern um das Wesen. Ehrfurcht zeigt sich, wenn wir Gottes Gegenwart mit Ehre behandeln, wenn wir den Glauben nicht banalisieren, wenn wir ernst nehmen, was er spricht. Im Verborgenen, fern menschlicher Blicke, wird Ehrfurcht bewiesen. Wenn wir die Tür zu unserem Zimmer schließen und uns niederknien, selbst ohne Worte, dann sagen wir: Herr, ich ehre dich. Sprich, ich bin hier. Die Demut bringt uns auf den richtigen Weg, die Ehrfurcht hält uns darauf. Zusammen öffnen diese Haltungen unsere geistlichen Ohren. Man kann Gott nicht hören, wenn man lebt, wie man will. Er offenbart sich denen, die ihn im Geist und in der Wahrheit suchen. Und das erfordert Aufrichtigkeit, Reinheit, ein lernbereites Herz. Zeige mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Richte mein Herz aus auf die Furcht deines Namens, ruft der Psalmist in Psalm 86. Das sollte unser tägliches Gebet sein. Wenn wir Demut pflegen, erkennen wir, dass wir Gottes Stimme mehr brauchen als alles andere. Wenn wir Ehrfurcht kultivieren, geben wir seiner Stimme den Vorrang. Und wenn diese beiden Haltungen zusammenkommen, richtet sich das Herz nach dem Himmel aus. das Leben wird nicht länger von Vermutungen geleitet, sondern von sicherer Führung. Dort finden wir unseren Sinn. Dort erfahren wir Frieden. Dort wissen wir, dass wir im Zentrum von Gottes Willen stehen. Vergiss also nicht, Mangel an Gebet, Ungehorsam, unerkannte Sünde, fehlender Glaube, Stolz und die Ablenkungen des Lebens hindern dich daran, Gottes Stimme zu hören. Wenn du die Stimme des Herrn hören willst, dann entferne diese Gewohnheiten aus deinem Leben und beginne noch heute, einen demütigen Geist zu kultivieren. Gehe in Ehrfurcht. Behandle seine Gegenwart wie den wertvollsten Schatz, den es gibt. Denn wo Demut ist, da ist Gnade. Und wo Ehrfurcht ist, da ist Weisheit. Und wer auf diesem Weg geht, wird niemals verloren sein.